Erster, so spricht der Herr, haltet euch an das Recht und handelt gerecht, denn meine Rettung ist nah und meine Gerechtigkeit wird bald für alle sichtbar sein. Zweiter, glücklich ist der Mensch, der dies tut und fest entschlossen bleibt, indem er den Sabbat ehrt und sich davor hütet, irgendetwas Böses zu tun. Dritter, ein Fremder, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht denken, dass der Herr ihn von seinem Volk ausschließen wird, und auch der Ausgeschlossene soll sich nicht wie ein vertrockneter Baum fühlen. Vierter, denn der Herr sagt, wenn die Ausgeschlossenen meine Sabbate halten, das tun, was mir gefällt, und treu an meinem Bund festhalten, dann werde ich sie belohnen. Fünfter, ich werde ihnen in meinem Tempel ein Denkmal und einen Namen geben, der wertvoller als Söhne und Töchter ist, und dieser Name wird für immer bleiben. Sechs. Auch die Fremden, die dem Herrn dienen und seinen Namen lieben, um seine Diener zu sein, werden gesegnet, wenn sie den Sabbat achten und treu zum Bund stehen. Siebter, ich werde sie zu meinem heiligen Berg führen und sie in meinem Gebetshaus erfreuen, so dass ihre Opfer auf meinem Altar willkommen sind, denn mein Haus soll ein Gebetshaus für alle Völker sein. Achter Gott, der Herr, der die vertriebenen Israeliten wieder zusammenbringt, verspricht, dass er noch viele andere Menschen zu ihnen sammeln wird. Neunter, kommt herbei, ihr wilden Tiere des Feldes und des Waldes, damit ihr fressen könnt, was dort für euch bereit liegt. Zehnter, die Wächter des Volkes sind jedoch blind und haben keine Einsicht, weshalb sie wie stumme Hunde sind, die nicht bellen können, sondern lieber faul herumliegen und träumen. Elfter, diese Anführer sind gierig und werden niemals satt, obwohl sie eigentlich als Hirten aufpassen sollten, doch sie suchen nur ihren eigenen Vorteil. Zwölfter, sie rufen einander zu, kommt, ich hole Wein und wir trinken viel, denn morgen wird es uns genauso gut gehen wie heute oder sogar noch besser.